C3. Ja, hallo, hier, Torino am Apparat. Weiland, Klinik für Allgemeinchirurgie. Ich rufe wegen Ihrer Frau an, Herr Torino. Ja, ich warte schon die ganze Zeit. Hat wohl etwas länger gedauert. Wir hatten noch einen Notfall. Und so hat sich die Operation bei Ihrer Frau um eine Stunde verzögert. Ja, sie ist ja schon seit heute Morgen im OP. Herr Torino, Sie hatten mich ja gebeten, Sie nach der Operation kurz zu informieren, ob alles komplikationslos gelaufen ist. Also, es ist ja doch schon so, dass man von allem... Es tut mir leid, Herr Torino, aber ich habe Sie nicht richtig verstanden. Würden Sie Ihren letzten Satz bitte noch einmal wiederholen? Ich meine, man ist dann doch sehr angespannt, wenn man nichts hört. Ich kann gut verstehen, dass Sie aufgeregt sind. Ich kann Sie beruhigen. Der Eingriff ist komplikationslos verlaufen. Ihrer Frau geht es gut. Sie ist jetzt im Aufwachraum. Ich meine... Es waren also keine Probleme? Es hat doch schon sehr lange gedauert. Ja, wegen der Voroperation. Das haben wir erwartet, dass es etwas länger dauern würde. Das hatten wir ja auch im Vorfeld besprochen, dass möglicherweise Vernarbungen gelöst werden müssen und dass dies dann mehr Zeit beansprucht. Ja, das hatten Sie erwähnt. Und jetzt? Ist sie schon wach? Ja, sie ist noch müde. Aber das darf sie auch sein. Nochmal. Ihrer Frau geht es gut. Sie spürt alles und kann ihre Beine bewegen. Herr Torino? Ja, bitte? Sie wollten ja mit Ihrem Sohn heute noch vorbeikommen, nicht wahr? Ja, ja. Er kommt gleich von der Arbeit. Da fahren wir sofort los. Lassen Sie bitte Ihren Sohn fahren. Versprechen Sie mir das? Ja. Ist vielleicht besser so, oder? Es ist ganz bestimmt besser.